Xi Jinping, Generalsekretär des ZKP Chinas, richtete am 11. Juli an Genossen Kim Jong-un ein Glückwunschtelegramm. Er schrieb, zum 55. Jahrestag des Abschlusses des Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen China und Korea beglückwünsche er in Vertretung der KP Chinas, der chinesischen Regierung und des chinesischen Volkes, Genossen Kim Jong-un, die Partei der Arbeit Koreas, die koreanische Regierung und das koreanische Volk aufs Herzlichste. In den vergangenen 55 Jahren hätten China und Korea gemäß den Prinzipien und dem Geist des Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen China und Korea gegenseitig unterstützt und eng zusammengearbeitet, den Aufbau beider Länder gefördert und die ständige Vertiefung und Entwicklung der bilateralen Beziehungen vorangetrieben. Die weitere Festigung und Entwicklung der traditionellen Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern seien ein konsequenter Kurs der chinesischen Partei und Regierung. Dann wünschte der chinesische Partei- und Staatsführer vom ganzen Herzen, dass das koreanische Volk unter der Führung der Partei der Arbeit Koreas mit Genossen Kim Jong-un an ihrer Spitze immer neue Erfolge in verschiedenen Bereichen für die Entwicklung und den Aufbau des Staates erzielt.